situation est grave, mais pas désespérée. Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. An der Somme verteidigen unsere braven Truppen jeden Zoll des heimatlichen Bodens mit der größten Tapferkeit. Die Übermacht des Feindes an Mannschaft und Material aber ist so groß, dass damit gerechnet werden muss. Wer hat im Radio gesprochen? Der kleine Mann einer großen Stunde. Er spricht von Bordeaux und verfügt über die passende Grabesstimme. La situation est grave. Der Ministerpräsident Renault. Wie? Das war Monsieur Renault selbst? Oh Gott, da haben wir es nun. Den letzten Krieg habe ich verstanden. Diesen Krieg verstehe ich nicht. Warum für Danzig sterben, fragt meine Tochter täglich. Wo Danzig liegt, das wissen doch nur die Gelehrten. Heilige Mutter Gottes, war das eine Bombe? Keine Bombe, Madame. Das sind die Abwehrbatterien beim Bahnhof Saint-Lazare. Ein Wunder, dass diese Batterien nicht von einem unserer Minister gestohlen und an die Deutschen verkauft worden sind. Ah, da kommt Madame Bouffier. Und sie bringt uns sogar ein bisschen Licht mit. Salomon, kontrollieren Sie die Vorhänge, damit wir keinen Anstand mit dem Chef vom Luftschutz haben wie gestern. Jawohl, Madame Bouffier. Wie lange wird der Alarm heute dauern? Ich habe bereits die siebente Nacht nicht geschlafen und in meinem Alter... Ach, Frankreich hat zu viel und zu komfortabel geschlafen, Madame. Und jetzt stirbt es. Halt, meine Freunde. Das ist ja der reinste Defätismus. Ich bin das Oberhaupt dieses Hauses. Sie haben mir zu gehorchen wie die Passagiere des Schiffes ihrem Kapitän. Als Kapitän dulde ich keinen Defätismus. Die Deutschen sind noch mehr als 100 Meilen von Paris entfernt. Also, ein wenig Zuversicht und Heiterkeit, wenn ich bitten darf. Ich habe meine Gäste immer als meine Familie betrachtet. Aber irgendwer fehlt mir. Irgendwer scheint im Bett liegen geblieben zu sein. Dieser Leichtsinn ist unerhört, wenn der Chef vom Luftschutz dahinter kommt, wenn ein Unglück geschieht. Ich fühle mich verantwortlich für die Familie meiner Gäste. Ah, ich hab's. Monsieur Jakobowski ist abwesend. Monsieur Jakobowski hat sich sicher wieder einmal gedrückt, die liebe leichtsinnige Seele. Für diesen Monsieur Jakobowski scheinen Sie sich ja besonders verantwortlich zu fühlen, beste Bouffier. Das will ich meinen. Er ist eine sonnige Natur. Und ich ziehe sonnige Naturen allen Schwarzsehern vor. Dieser Ausspruch richtet sich gegen mich. Monsieur Jakobowski wohnt seit 2 Jahren bei mir. Aber er ist noch keine einzige Wochenrechnung schuldig geblieben. Im Gegenteil, er irrt sich oft zu seinen Ungunsten. Welch ein Wunder, ein Mann und kein Egoist. Salomon, gehen Sie hinauf und holen Sie ihn aus dem Bett. Nicht nötig, Madame Bouffier. Echauffieren Sie sich nicht, mein lieber Salomon. Vielleicht können Sie mich beruhigen, Monsieur Jakobowski. Sie müssen nämlich wissen, ich bin geflohen, Hals über Kopf, ich bin Witwe und aus Arab. Alles habe ich zurückgelassen. Oh Gott, geflohen, ich eine Französin. Vielleicht, Madame, schafft es Ihnen Erleichterung zu hören, dass meine Wenigkeit im Leben schon 4-mal geflohen ist, schlecht gerechnet. Das erste Mal, als meine gute, selige Mutter mit ihren 5 Kindern aus einem polnischen Städtchen nach Deutschland floh, da war ich nicht mehr, nicht weniger als 3 Jahre alt. Wir mussten alles zurücklassen damals, auch meinen frommen Vater, in den berühmten schwarzen 100 des Zaren, während eines netten, kleinen Pogroms ums Leben gebracht hatten. Wie schrecklich. Es war gar nicht schrecklich, Madame. Denn in Deutschland wuchs ich auf, von der festen Überzeugung gewiegt, ein kleiner, strammer Deutscher zu sein. Dieser begreifliche Irrtum wurde leider viel zu spät aufgeklärt, und zwar durch Hitlers braune Millionen. Ich floh nach Wien, mit leichtem Gepäck. Wien. Wien. Ja, kaum hatte ich begonnen, für neuen Wein und alte Walzer zu schwärmen, da holte mich das Schicksal neuerdings ein. Ich floh nach Prag und diesmal ohne Gepäck. Prag, kennen Sie Prag? Prag ist eine wunderschöne Stadt. Es tat mir aufrichtig leid, aus Prag fliehen zu müssen. Zu Fuß, über die verschneite Grenze, ohne Winterrock. Paris aber ist die Stadt aller Städte. Ich habe eine große Neigung zum französischen Patrioten, Madame. Frankreich ist Gottes Land, dachte ich. Und Franzose wirst du bleiben bis an dein Lebensende. Und nun... Ich bin so unruhig, Monsieur. Und nun, Flucht Nummer 5 steht vor mir. Und sehen Sie, Madame, meine Freundin Bouffier hält mich trotzdem für ein heiteres Naturell. Sonnig, unerschütterlich sonnig. Wer weiß, man bekommt Routine im Fliehen und im Verlieren. Merken Sie sich, Madame, kein Unglück ist in der Wirklichkeit so groß wie in unserer Angst, ausgenommen vielleicht Zahnschmerzen. Ihr Fall lässt sich doch nicht mit uns vergleichen, Monsieur. Unsere Familie lebt seit Jahrhunderten in Arras. Nein. Nein, Madame, der Fall lässt sich wirklich nicht vergleichen. Madame Bouffier! Madame Bouffier! Der Chef vom Luftschutz. Ah, das sind Sie ja, Madame Bouffier. Sind Sie wahnsinnig? Immer nur Sie und Ihr Haus stören die Ordnung. Heute ist es aber das letzte Mal. Ich sollte Sie auf der Stelle verhaften. Das wäre mein Recht. Ihr Haus bringt ganz Paris in Gefahr. Ich lasse Ihr Haus morgen sperren. Dritter Stock Straßenfront. Viertes und fünftes Fenster von rechts. Hell erleuchtet. Strahlend festlich erleuchtet. Nicht einmal die Gardinen vorgezogen. Wie am 14. Juli im tiefsten Frieden. Sie sind verantwortlich, Madame Bouffier. Die Sache wird ein Nachspiel haben. Nur weil ich zu viel zu tun habe, verhafte ich Sie nicht. Oh mein Gott, mein Gott. Viertes und fünftes Fenster, das ist wahrscheinlich der polnische Oberst, der gestern von der Front gekommen ist. Schnell, Salomon, schauen Sie hinauf. Jawohl, Madame Bouffier. Haben Sie gehört? Er schreit bereits wie ein Preuße. Aus seiner Tasche schaut das Verräterblatt Rangoir heraus. Und aus seinen Augen das künftige Heil Hitler. Oh, Frankreich. Da kommt der polnische Oberst, Madame Bouffier. Wie konnten Sie nur so unvorsichtig sein, mon Colonel? Es tut mir nicht wenig leid, Madame. Ich befürchte aber, dass ich die Alarmsirenen überhört habe. Ja, und mich zeigt der Chef vom Luftschutz an und die Polizei sperrt morgen mein Hotel. Befürchten Sie nichts. Die Pariser Polizei wird keine Zeit mehr haben, ihr Hotel zu sperren. Die Deutschen arbeiten viel schneller als die Pariser Polizei. Soll das heißen, Monsieur, dass die Deutschen keinen Widerstand mehr finden? Ich war der Chef eines polnischen Regiments. Ich kann nur sagen, was ich weiß. Es wäre sehr gütig von Ihnen, Colonel, wenn Sie uns sagen wollten, was Sie wissen. Ich weiß, dass mein Regiment stark war, 3000 Mann. Ich weiß, dass wir zu verteidigen hatten an der Somme einen Brückenkopf mit für jedes Gewehr nur 8 Patronen. Ich weiß, dass die Stukas verfinsterten den Himmel und kein einziger Flieger uns zu Hilfe kam. Und ich weiß, dass von meinen 3000 Polen nur übrig geblieben sind 15 Polen. Der 15. bin ich. Demnach ist Paris verloren. Ich befürchte sehr. Und wann? Morgen, übermorgen oder so. Man muss einpacken. Das Kursbuch. Man muss die Koffer einpacken. Niemand verlässt den Raum. Salomon, den Ausgang bewachen. Sabunjewitsch, hier. Ist er gekommen, der Agent? Dein Freund? Heute Abend. Mitten durch die deutschen Linien. Gut. Hat er das Material gebracht? Wie verabredet? Die Adressen unserer Leute in Warschau, Lodz, Krakau. Die Pläne, das Netz der Verbindungen, alles in Code. Hat er sonst mit jemandem gesprochen von der Regierung, vom Militär? Nein. Er ist zurückgefahren in die Schweiz. Nur der Oberst Zerbinski wird die Mappe sicher nach London bringen, sagt er. Aus 3 Gründen, sagt er. Erstens, weil es keinen besseren Mann gibt unter Pilsudskis Obersten. Erstens nicht das, sondern weil es keinen gibt unter Pilsudskis Obersten, der mehr Schwein hat als Zerbinski, sagt er. Und was sagt er zweitens? Zweitens, sagt er, haben die Deutschen einen Preis gesetzt auf den Kopf von Herrn Oberst. Ganze 5000 Mark. Da wird der Herr Oberst vorsichtig sein, sagt er. Sagt er. Drittens? Drittens, weil ich den Herrn Oberst begleite und zuverlässig bin wie eine polnische Amme, sagt er. Und was noch? Wenn alle Stricke reißen und wir nirgends durchkommen, sollen wir nach Saint-Jean-de-Luz gehen. Dort wird etwas organisiert sein, sagt er. Wir werden kein Saint-Jean-de-Luz brauchen. Prosciopane Gutsherr, mein Vater und ewiger Wohltäter, nur diesmal. Ich flehe untertänigst, nur diesmal keine Weiber. Ich gebe dir mein Ehrenwort, Sabunjewitsch. Diesmal keine Weiber. Marianne ist kein Weib, sondern meine Königin. Wir holen sie ab in Saint-Cyril. Ach, Königinnen sind schlimmer als Weiber. Sabunjewitsch, geh hinauf in mein Zimmer. Dort liegt hier rum alles Mögliche. Pack alles ein. Nimm die Satteltaschen und meinen Rosenkranz. Vergiss den Rosenkranz nicht. Zu Befehl, Herr Oberst. Ich bin gleich wieder zurück. Mon Colonel, mein Name ist Jakubowski. S.L. Jakubowski. Ein Landsmann gewissermaßen. Auch ich bin in Polen geboren. Dagegen lässt sich nichts machen. Sie haben gekämpft, Colonel. Sie sind ein Held. Ich bin kein Held. Sie sind, wie ich fühle, ein starker Charakter. Ich bin nur ein nervöser Mensch. Starke Charaktere neigen zum Pessimismus. Ich bin Optimist. Frankreich ist mein fünftes und bestes Vaterland. Ich kann Frankreich nicht so schnell verloren geben. Ich trage stets eine militärische Karte bei mir. Haben Sie die Güte, Madame Bouffier, dieses matte Licht hier herzustellen? Ja, bitte. Bitte, hier. Danke, Madame Bouffier. Und nun, Colonel, helfen Sie uns. Erklären Sie die Lage. Lassen Sie uns die Stellungen der Armee betrachten. Sie sollten sich lieber eine Karte vom Automobilclub anschaffen, Herr... Meinen Sie? Aber auch die wird Ihnen nichts nützen. Denn es gibt kein Öl und keine Essence mehr in Frankreich. So. Hier ist die Karte vom Automobilclub. Haben Sie nicht zufällig ein Kaninchen bei sich? Zwei Tauben und einen Hahn, der Eier legt? Sie irren, Colonel. Leider bin ich kein Zauberer, sondern nur ein besorgter Logiker. Unser Eins muss Minen legen in die Zukunft. Wer weiß, ob Hitler sich nicht zuerst auf England stürzt, anstatt auf Paris. Was im Leben auch geschieht, immer gibt es zwei Möglichkeiten, das pflegte meine selige Mutter zu sagen. Was für zwei Möglichkeiten? Entweder kommen die Deutschen nach Paris oder sie stürzen sich zuerst auf England und kommen nicht nach Paris. Kommen sie nicht nach Paris, das ist doch gut. Kommen sie nach Paris, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie besetzen ganz Frankreich oder sie besetzen einen Teil Frankreichs. Besetzen sie einen Teil Frankreichs, das ist doch gut. Besetzen Sie ganz Frankreich. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr Glaube ist falsch, Herr Wolfson. S.L. Jakubowski, wenn ich bitten darf. Einerlei. Ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten es im Leben gibt. 2 oder 5.000. Für einen Mann aber, hören Sie, Herr Wolfson, für einen wirklichen Mann gibt es immer nur eine einzige Möglichkeit. Entwarnung, endlich. Vielleicht ist doch ein Wunder geschehen. Um Hilfe an England und an die Vereinigten Staaten. La situation est grave. Ich werde auf jeden Fall ein Auto brauchen, Salomon. Und dieses Auto habe ich noch in derselben Nacht gefunden und erstanden. Es war eine prächtige Limousine, wenn man davon absah, dass der Motor den Anblick eines schmutzigen Kohlenbergwerks bot, in dem bereits 10 Jahre gestreikt worden war. Und es war inzwischen Morgen geworden. Und die Pariser waren auf dem Weg zu den Bahnhöfen, aber die Bahnhöfe waren tot, denn es wurden keine Züge mehr abgelassen. Da wendeten die Pariser ihren Schritt und zogen durch die langen Vorstadtsteilen. 1.000, 10.000, 100.000, alle mit Sack und Pack, junge Frauen und alte Männer, kleine Kinder und Großmütter. Mir aber blieb in Paris nur mehr zweierlei zu tun übrig. Einen Chauffeur zu finden, um so schnell als möglich den Atlantischen Ozean zu erreichen, denn dort, so hoffte ich, gab es ohne Zweifel noch immer Schiffe, die einen nach England oder Amerika bringen konnten. Und dann der Abschied von Madame Bouffier. Mein Haus ist leer. Ich habe keinen Mut mehr. Ich bin eine alte, gebrochene Frau. Meine gute Madame Bouffier, jeder Mensch hat im Herzen ein heimliches Tabernakel, wo die 5 bis 7 Dinge wohnen, an denen er hängt. Eines dieser Dinge heißt bei mir Paris und das Hotel Mon Repos et de la Rose, wo ich zwischen Flucht Nummer 4 und 5 ein wenig aufatmen durfte. Ah, Sie sind ein treuer Mensch. Das bin ich wirklich. Ah, da kommen meine letzten Gäste, diese Polen. Ein attraktiver Mann, der Oberst. Aber ich weine ihm keine Tränen nach. Savundjewitsch, was ist mit dem Flugzeug? Sie haben sich halb tot gelacht. Und unser Vizekonsul? Seit vorgestern mit allen 3 Wagen in Bordeaux. Und unsere polnische Regierung in Angers? Und unser Generalstab? Bereits seit einer Woche in London. Hast du aufgetrieben einen Wagen? Wagen? Wenn man schon einen Chauffeur findet, so verlangt er, dass man vorausbezahlt eine haushohe Summe und um Essence einreicht beim Ministerium für Transportwesen. Haben Sie eine haushohe Summe? Also. Ich muss spätestens morgen abends in Saint-Cyril sein. Marianne wartet. Und die Dokumente müssen nach London. Das hätte sich der Herr Oberst gestern sagen sollen, anstatt mit der jungen Dame... Gestern ist gestern. Schau also, dass du 2 anständige Pferde verschaffst. Pferde? Das ist doch das reinste Mittelalter. Was weißt du von reinstem Mittelalter? Ein Masseur. Was verstehst du von Pferden? Ein Irrenwärter. Ein gutes Pferd legt zurück im Tag mehr Kilometer als ein Tank. Ein Pferd braucht keine Essence, sondern nur ein bisschen Hafer und Heu. Also. Wenn der Herr Oberst lieb und brav ist, und nicht nach Saint-Cylil reitet, sondern nach Bordeaux, da hätte ich vielleicht... Was für Gerede! Sabunjewitsch kennt die Wünsche seines Gutsherrn und Wohltäters auswendig. Gerund zu schauen. Pferde! Und ganz billig. Du bist ein Idiot. Das sind keine Tanks. Das sind nicht einmal Ponfinebergäule. Das sind Mumien des Altertums. Sie gehören zum Vergnügungspark von Neuilly. Sie brechen zusammen, wenn die Huren am Sonntag auf ihnen in der Manege reiten. Schick den Kutscher fort. Er bekommt ein Trinkgeld. Gib ihm das. Was ist das? Die Silbermedaille für das Hubertusrennen auf Schloss Radziwill. Erster Preis. Silbermedaille? Ah ja, zweiter Preis. Aber 10 Papierfranc werden ihm lieber. Es ist 50 wert. Ich muss sparen mit dem Bargeld. Mon Colonel, sind Sie Automobilist? Ich bin Kavallerist. Ja, die moderne Kavallerie pflegt motorisiert zu sein. Nicht in Polen. Ich zweifle aber nicht, dass Sie ein Auto lenken können. Ist die Straße schnurgerade, fahre ich sehr brillant. Kurven hasse ich. Das genügt. Sie können lenken, ich nicht. Die Zeit drängt. Sie streben zum Ozean, ich ebenfalls. Wir ergänzen uns also. Und bitte, also, hier steht mein neuer Wagen. Ich erinnere mich Ihres Namens. Sie sind Herr Leibowitsch. Verzeihung, Jakubowski. S.L. Jakubowski. Hm. Und Sie sind Pole? Ich bin unter anderem auch Pole. Das heißt, ich bin sogar in erster Linie Pole, weil in Polen geboren. Wo sind Sie geboren, in Polen? In dem Dorf Studno, bei Radom. Schau, schau, Studno bei Radom. Bei Radom. Dort besaß einst mein Vater ein großes Gut. Dort besaß mein Vater kein großes Gut. Er hat mit geistigen Getränken gehandelt, der Herr Papa. Nicht gerade mit Getränken, aber mit Geist ein wenig. Er hat die jüdischen Kinder in biblischer Geschichte unterrichtet, Kain und Abel, David und Goliath, wissen Sie, und Ähnliches. Herr, ich komme Ihnen so schwer auf den Namen. Ich hoffe, Sie sind polnischer Patriot. Ich bin fest entschlossen dazu. Mit diesem Wagen werden wir wichtige Dokumente unseres Freiheitskampfes der Gefahr entreißen. Mit diesem Wagen werden wir... Ich sehe mit Vergnügen, dass Sie meine Einladung angenommen haben, Herr Oberst. Die Zeit drängt. Bitte, Herr Oberst. Lassen Sie diese Teppiche aus dem Auto schaffen. Ich bin nicht gewohnt zu reisen in einem Möbelwagen. Ich bin einer von Pilsudskis Obersten. Und außerdem muss der Fond leer bleiben, zu einem bestimmten Zweck. Warum muss der Fond leer bleiben? Ich liebe es nicht, meine Pläne zu begründen. Und ich hasse schwer beladene Gefährte. Meine Devise ist leichtes Gepäck. Entschuldigen Sie, aber diese Limousine habe schließlich ich erworben. Sie müssen sich klar machen bei Zeiten, Herr Sabunjewitsch. Wie heißt er? Herr Jakubowski. Herr Jakubowski. Sie retten in diesem Wagen nicht nur Ihre bescheidene Person, sondern Sie dienen indirekt einem höheren Zweck. Hoffentlich. Salomon, nehmen Sie die Teppiche aus dem Wagen. Madame Bouffier, bewahren Sie diese Teppiche als Andenken an mich. Das ist unmöglich. Warum lassen Sie sich auf eine solche Art behandeln? Ich weiß es selbst nicht, Madame Bouffier. Der Oberst und ich sind gewissermaßen Mitarbeiter am Werk der Flucht. Mitarbeiter müssen einander Opfer bringen. Ich bin bereit dazu. Wer braucht heutzutage Abdulhamids Teppiche? Bitte Platz zu nehmen, die Herren. Die Deutschen marschieren. Unser Weg geht über die großen Boulevards, auf die Route Nationale, nach West, Süd, West. Unser Weg geht über die Champs-Élysées, Saint-Cloud, Versailles, auf die Route Nationale, nach West, Nord, West. West, Nord? Ja, Sie sagen das nicht im Ernst. Wollen Sie den deutschen Divisionen in die Arme laufen? Überlassen Sie die taktischen Probleme mir. Im Süden und Westen sind alle Straßen von Flüchtlingen verlegt. Haben Sie kein Vertrauen in einen polnischen Oberst? Verrückterweise habe ich sogar ein Körnchen Vertrauen und einen Berg von Zweifel. Oh Gott, mein Freund, können Sie nicht noch schnell einen anderen Fahrer finden? Zu spät. Die Entscheidung ist gefallen. Ich bin wie hypnotisiert von meinem Schicksal. Diese Leute werden hier tot sein. Man hat heute so wenig Wahl zwischen Tod und Tod. Keine Sorge um mich, ma chère amie. Ich habe ein gutes Vorgefühl. Die Sache wird interessant und wir sehen uns wieder. Salomon? Wohin soll ich die Post schicken? In mein Vaterland Nummer 6. Diesseits oder jenseits. Adresse folgt. Und wir fuhren. Die Sonne ging unter und wir fuhren. Der Mond ging unter und wir fuhren. Die Sonne ging unter, der Mond ging auf. Da sind wir. Irgendwo hier muss es sein. Da sind wir, ja. Irgendwo hier. Wo sind wir? Ein kleiner Umweg halt, der Herr, weiter nichts. Ein kleiner Umweg halt, ja. Von 48 Stunden. In diesen 48 Stunden waren wir 7-mal in Gefahr, die Marschkolonnen der Deutschen zu kreuzen. In diesen 48 verschwendeten Stunden haben Sie meinen Wagen zuschanden gefahren. Ich habe Ihnen nicht verschwiegen, Jakubowski, dass ich Herrenreiter bin und kein Chauffeur. Was heißt Chauffeur? Sie sind ein professioneller Rennfahrer, Oberst. Sie nehmen Kurven mit 100 Kilometer Geschwindigkeit, Sie werfen Meilensteine um, Sie töten Hunde und Hühner zu Dutzenden und Sie sausen immer im Kreis, sodass man immer wieder in dasselbe Dorf einfährt. Siehst du irgendwo ein beleuchtetes Haus, Sabinjewitsch? Wir könnten trotz aller verstopfter Straßen längst in Bordeaux sein, in Bayonne, wo uns Rettung winkt. Und wo aber sind wir? Vor den Mündungen der deutschen Batterien, das heißt Gott herausfordern. Ich sehe kein beleuchtetes Haus, nirgends. Unersetzliche Essenzen haben wir verschwendet, wahrhaftiges Lebensblut heute. 3-mal ist es meiner Energie gelungen, Essence aus der Erde zu stampfen, sonst wären wir liegen geblieben und gefangen worden. Es muss dem Herrn wieder gelingen. Wir haben keine 10 Kilometer mehr im Wagen. Bin ich ein Gasolintank oder ein Mensch in Todesgefahr? Wer zweifelt, dass der Oberst Tadeusz Bolesław Zierbinski ist in größerer Todesgefahr als der Herr Jakubowski. Auf meinen Kopf haben die Deutschen einen Preis gesetzt. Also das hätten Sie mir sagen sollen, bevor wir in Kompanie gingen. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Sie nicht. Umso unfassbarer, dass Sie diese Mission wegen einer Dame aufs Spiel setzen. Sie, ein Oberst, ein Pole, ein Patriot. Es ist jetzt keine Zeit für Damen. Davonjewitsch, das Haus muss haben Nummer 333. Nummer 333, Stelbinskis Glück. Wir sind gerade vor dem Haus stehen geblieben. Villa de Loup. Villa de Loup. Alles dunkel. Alles versperrt. Niemand da. Sie ist da. Soll ich gehen und klopfen? Du sollst nicht gehen und klopfen. Soll ich mit der Autohupe ein Signal geben? Mit der Hupe? Eine Frau wecken? Abscheulich. Pack die Geige aus, Sabunjewitsch. Madame hat es gern. Himmel, die Zeit vergeht und was geschieht jetzt? Ein Konzert vielleicht? Diese Geige. Sie war mit mir an allen Fronten. Wahrscheinlich, um die deutsche Infanterie zu erschrecken. Im Nervenkrieg. Wir Polen sind alle Virtuosen. Ich zum Beispiel auf der Mundharmonika. Sie zum Beispiel auf der Mundharmonika, das auch noch. Der Herr ist nicht musikalisch, der Herr. Nicht musikalisch. Ich war Ehrenschatzmeister von 2 Symphonieorchestern. Wirklichkeit? Ist das Vision? Die deutschen Geschütze brummen, Frankreich verreckt, Frankreichs Rosen duften, als gehe sie das Ganze nichts an. Der Tod aus Polen fiedelt im Mondlicht und des Todes Chamez spielt Mundharmonika. Da, am Balkon. Marian. Tadeusz Bolesław. Ich komme spät. Aber komme ich zu spät? Wissen Sie, wie lange ich auf Sie warte? Wissen Sie, dass alle Nachbarn geflohen sind und ich mutterseelenallein war mit meiner Angst? Und jetzt erklären Sie mir, wie kann eine Frau so dumm sein? Bitte gehorsamst, sich nicht zu rühren, Marianne. Bleiben Sie so. Es ist der herrlichste Anblick meines Lebens. Ich komme durch die versperrte Tür. Meine Tür ist nicht versperrt, Tadeusz Bolesław. Sabunjewitsch! Was, wir sind nicht allein? Das ist Sabunjewitsch. Er lebt schon 300 Jahre in meiner Familie. Sein Großvater, Urgroßvater, Ururgroßvater hat gehört zu den Seelen, die wir Stierbinskis besaßen in alter russischer Zeit. Jetzt aber sind wir ärmer als Bettler und können nicht mehr sorgen für unsere Sabunjewitsche. So ist er Masseur geworden und Ehrenwärter in Frankreich, anstatt mein Schlosskastellan zu sein mit Goldkette und Dreierfedern in Polen. Und ich dachte, wir wären allein. Marianne, ich schenke Ihnen Sabunjewitsch. Er wird sterben, wenn Sie es befehlen. Er wird leben, wenn Sie erlauben. Madame? Oh, danke. Ich glaube, dieses Geschenk ist zu groß. Und der andere Herr? Gehört er auch zu den Stierbinskis? Nein, Im Gegenteil, Madame. Ich habe mich von den Sterbinskis immer zu distanzieren verstanden und länger als lumpige 300 Jahre. Der Oberst ist mein Gast. Das ist nur Jakubowski, Marianne. Ein ziemlich gefälliger Mensch. Er besorgt alles. Autos, Hotelzimmer, Marron Glacé und Essence. Essence vor allem. Und das hier? Madame, ich bin der glückliche Eigentümer. Dieses Automobil ist die Gutartigkeit in Person, denn es fährt selbst dann, wenn der Oberst am Steuer sitzt. Nicht wahr, Tadeusz Boleslaw, und jetzt gehen wir schnell nach Paris. Aber Marianne, Paris ist in den Händen der Deutschen. Wir gehen nach Bordeaux, Marianne, und finden ein Schiff nach London. Halten Sie mich fest, mir wird schwindelig. Ich habe noch nie Frankreich verlassen. Sie sind mit mir. Am besten, man denkt nur an die nächsten Stunden. Darum müssen Sie Essence beschaffen, Jakubowski. Und schnell. Muss ich. Vielleicht würde ich gar nicht wollen, obwohl ich doch wirklich muss. Jetzt aber, da ich die Ehre habe, Madame in meinem Wagen zu beherbergen, werde ich Essence vom Himmel herunterleiten. Ich schwöre. Steigen Sie ein, Madame. Uns begleitet zwar der Tod, ich aber bin Optimist und jetzt mehr als je. Nein, so geht das nicht. Wir müssen zuerst das Gepäck holen und Coco und Mignon, die Ärmsten, und das Gas abstellen und die Wasserleitung und alle Schränke zuschließen und das Haus versperren. Und ich muss mich umkleiden. Schnell, helfen Sie. Sebenjewitsch, helfen. Sollte ich nicht auch? Sie nicht. Sie bleiben draußen und verschaffen Essence. Verschaffen Essence. Vielleicht vom ersten SS-Mann, der des Weges daherkommt. Sina. Gott, der Gerechte. Bonsoir. Was haben Sie, Monsieur? Ich sende ein Dankgebet zu Gott, weil ich soeben langsam erkenne, dass Sie kein deutscher Fälschername sind, sondern nur ein französischer. Stornieren Sie Ihr Dankgebet, Monsieur. Begegnungen mit der Jeanne Marie sind auch in Frankreich keine Lustbarkeit. Ausweis, bitte. Bitte. Carte d'identité. Sie beweist Ihnen, dass man trotz aller Anstrengungen dagegen stets mit sich selbst identisch bleibt, was gar nicht ungefährlich ist heute. Carte d'identité? Sie beweist mir, dass Sie ständig Ihren Aufenthalt wechseln. Carte d'identité. Sie beweist Ihnen, dass ich ein nervöser Mensch bin, der sich unsagbar nach Ruhe sehnt und sie nicht finden kann. Ausländer natürlich? Gar so natürlich ist es nicht, keines Landes Inländer und aller Länder Ausländer zu sein. Ja, passt gefällig. Danke. Ich repräsentiere die innere Verwaltung Frankreichs, nicht die äußere. Ihr Sauf-Conduit, bitte. Was ist das, gütiger Gott? Als Ausländer haben Sie ohne Bescheinigung der Behörde nicht das Recht, frei zu fluktuieren. Ich fluktuiere nicht frei, sondern gezwungenermaßen. Im Übrigen fluktuiert ganz Frankreich. Ihr Grundaufenthalt ist Paris. Sie haben bei dem Kommissariat de Police Ihres Arrondissements eine Eingabe auf Papierkörper abzuliefern, in der Sie um die Vergünstigung ansuchen, das Departement tauschen zu dürfen. Das Kommissariat de Police leitet Ihr Gesuch an die Präfektur weiter, welche es nach reiflicher Prüfung und Nachforschung an das Büro Central Militaire de Circulation herabgelangen lässt. Das Büro Central Militaire de Circulation entscheidet dann nach Maßgabe der herrschenden Transport- und Verkehrsverhältnisse, ob Sie sich hierher begeben dürfen, wohin Sie sich begeben haben. Sagen Sie, Herr Sergeant, ist es Ihnen vielleicht im Drange der Geschäfte entgangen, dass sich Paris in den Händen der Deutschen befindet? Das ist nichts als eine nackte Tatsache. Sie hebt die gesetzlichen Regulationen nicht auf. Sie haben sich demnach schleunigst nach Paris zu begeben, Monsieur, um den amtlich vorgeschriebenen Weg zu beschreiten. Andernfalls befinden Sie sich hier widerrechtlich illegal schwarz auf dieser Landstraße. Sie stehen hier nur de facto vor mir, nicht de jure. Sehr schlimm. Ja, was werden wir da machen? Solange ich im Dienst bin, werde ich darauf dringen müssen, dass Ihre ausländische Person aus dem illegalen in den legalen Zustand überführt wird, und zwar zwangsweise. Heißt das Verhaftung und Abschiebung nach Paris? Gemäß der Instruktion über fluktuierende Ausländer. Wissen Sie, was die Deutschen mit mir anfangen werden, wenn sie mich erwischen? Sie werden sie nicht fressen. Sie werden mich fressen, Herr, speziell mich, ich bin Ihre Leibspeise. Alle Achtung vor Ihrem Pflichteifer, aber zwischen uns hier und den Deutschen dort liegt vielleicht nur mehr ein Hügelzug und ein Flusslauf. Nehme ich dienstlich nicht zur Kenntnis. Gehen wir, Monsieur. Ich werde langsam auf meinem Fahrrad neben Ihnen einherfahren, damit Sie nicht außer Atem kommen. Ich danke Ihnen für medizinisches Verständnis, Brigadier. Ich komme leicht außer Atem. Mein Herz ist etwas verbraucht. Ich möchte nur noch einen Zettel schreiben, um Madame meine Limousine zu schenken. Ein kleines Cadeau. Man verschenkt nicht seine Verluste. Und außerdem müssen Besitzübertragungen notariell beglaubigt werden. Die Notare aber halten gesperrt zu dieser Stunde. Haben Sie die Glockenschläge gezählt? Wozu? Meine Zeit ist vorüber. 9? Wie? 9? Macht hallo. Ich bin außer Dienst. Also dieser Krüppel ist Ihr Wagen? Ja, sehe ich ihm nicht schon ähnlich. Und Sie wollen nach Bordeaux, Bayonne, Biarritz, Vendée? Die Deutschen rücken an der Küste vor. Vermeiden Sie daher die Küstenstraße. Sie kommen nicht weiter. Langsam, Brigadier, langsam. Nehmen Sie auf meinen Blutdruck Rücksicht. Sie haben keine Chance? Natürlich haben Sie keine Chance. Nehmen Sie dieses gestempelte Papier da. Der diensthabende Kollege unten in Saint-Cyril wird Ihnen auf diesen Zettel hin 30 Liter Chance ausfolgen. Zu normalem Preis. Einen Augenblick. Ich muss mich erst erholen. Das kommt wirklich vom Himmel. Vom Himmel. Wie soll ich Ihnen danken? Sie sollen. Grüßen Sie England und Amerika. Vom Brigadier Chouvet. Sperren Sie das Tor ab, Tadeusz Boleslav. Und jetzt legen Sie die beiden Hutschachteln zu oberst. Nein, nicht so. Da kollen Sie ja sofort aus dem Wagen. Oh, Sie müssen noch einmal ins Haus, Sherry. Holen Sie vom Kamin den dreiteiligen Spiegel und Papas Fotografie und mein Tennisracket aus dem Vorzimmer. Das ist das ganze Problem. Selbst Oberst Tadeusz Boleslav Stelbinski arbeitet mit seiner Hand. Nur die Jakobowskis arbeiten nicht mit ihrer Hand. Sie sind sich zu gut dazu. Sehr richtig, Oberst. Die Jakobowskis haben Besseres zu tun. Was tun die Jakobowskis Besseres? Wunder. Wunder? Wunder. Das sollten Sie aus der Bibel wissen. Wunder? Ich will mich nicht überheben, Madame. Nicht Jakobowski tut Wunder, aber Gott tut Wunder. An Jakobowski, noch immer. Einen Cognac, Sabinjewitsch. Mir wird übel. Was für Wunder. Das geht Sie gar nichts an, Oberst. Ist eine Sache zwischen mir und Madame allein, Madame. Hm? Sehen Sie dort oben den leuchtenden Punkt. Das ist der Engel, der mich vor einer Weile aufgesucht hat, um mir Essence vom Himmel herunterzubringen, damit ich Ihnen mein Versprechen halten kann. Dieser Zettel da, Madame, bedeutet Essence, Lebensblut. Und zwar genug, um uns in Sicherheit zu bringen. Und der französische Staat liefert mir die Essence selbst. Sûreté Nationale, der Posten von Saint-Cyril. Anweisung auf 30 Liter Essence. Sie sehen so liebenswürdig aus und gar nicht ein bisschen unheimlich. Ach, welch ein Glück, dass wir Sie bei uns haben, Tadeusz und ich. Wie zum Teufel haben Sie das geschoben, Jakobowski? Nicht Ihre Sache, teurer Oberst. Setzen Sie sich an Steuer. Und, Oberst, wenn Sie mir einen Wunsch erfüllen wollen, schauen Sie beim Fahren nach vorwärts. Ich möchte jetzt weniger sterben denn je. Wie viele Tage dauerte diese Fahrt und wie viele Nächte? Flüchtlinge waren wir auf von Flüchtlingen verstopften Straßen unter Millionen Flüchtlingen. Und Gott ließ mich in dieser Zeit noch mehr Wunder vollbringen. Harte Eier zu besorgen war ein Wunder. Und Salami und frische lange Brote, Schnaps für den Oberst und Rosen für Marianne. Und dann erreichte uns die Nachricht vom Waffenstillstand in Wiesbaden. Und von der Gewissheit, dass die Deutschen den größten Teil Frankreichs und die ganze Küste zu besetzen im Begriff waren. Und dass vorauseilt Truppen in den Bürgermeisterämtern eingetroffen waren mit Auslieferungslisten. Und dass es nur die zwei Möglichkeiten für uns gab. In Bayonne die nötigen Visa zu bekommen, um die Brücke nach Irun zu überschreiten oder Saint-Jean-de-Luz. Bitte sich nicht vom Ort zu bewegen. Habe ich jetzt mit französischen Staatsbürgern zu tun? Ich? Monsieur? Mein Befehl, gnädige Frau, zwingt mich, Sie und Ihre Gesellschaft aufzuhalten. Andererseits habe ich die strikte Weisung der Bevölkerung des Feindlandes mit geschliffenster Höflichkeit entgegenzukommen. Was für Befehl? Wir haben vorzuspritzen und den Wald durchzukämmen. Was haben Sie? Vorzuspritzen und... Und durchzukämmen. Und hinter uns kommt die Quab. Die Quab. Oh, heilige Jungfrau. Und wer sind Sie, mein Herr? Ich bin ein Tourist, dessen Uniform unterwegs ist. Sie brauchen mich zu erschrecken, gnädige Frau. Unsere Tathandlung richtet sich nicht gegen Frankreichs friedfertige Bürger, sondern gegen politische Missetäter, insbesondere Angehörige der sogenannten tschechoslowakischen und polnischen Armee in Frankreich aus den Lagern von Angers und Akte. Ich bitte also, sich zu legitimieren. Sie zuerst. Ich bin keine Militärperson. Das sehe ich. Zeigen Sie mal her. Jakubowski. Das ist eindeutig. Jod wie Jude. Ehemaliger deutscher Reichsangehöriger, ausgebürgert. Sagen Sie, sind Sie vielleicht Schriftsteller? Gott behüte, Herr Tourist. Ich lebe von Gelegenheitsgeschäften. Kennt man. Schmarotzer am Leibe der Menschheit. Da haben Sie die Papiere zurück. Ist das alles? Ich darf mich entfernen? Ja. Wie ein Affe am Dressierband. Sie entgehen uns nicht. Der nächste. Nationalität. Pole. Ah, Pole. Schon fahre. Mal die Liste der besonders gefährlichen Keize durchsehen. Sikorski, Armeegeneral, Sterpinski, Tadeusz, Boleslaw, Oberst, drei Kreize. Namen sind das. Beruf? Wissenschaftlicher Herr. Höhenraumoperateur, Masseur und Aushilfsirrenwärter. Irrenwärter? Steht vermerkt, alles. Gnädiges Fräulein oder gnädige Frau? Bitte. Madame Marianne Deloupe. Verehle ich der Deloupe? Wissen Sie denn nicht, was vorgegangen ist? Es stand in allen Zeitungen. Als Ihre Flieger die Irrenanstalt bei Nantes zum 5. Mal bombardierten, da brachen die Kranken aus, liefen durch die Straßen und rannten in die Felder. Viele brachten sich um. Nur ein Bruchteil konnte wieder eingefangen werden. Madame Deloupe gelang es mit Hilfe dieses Fachmannes hier, ihren Gatten in der Nähe von Nantes aufzuspüren. Aber in welchem Zustand? Halb eingesunken im Moor. Sagen Sie mal, wir reden eigentlich mit Ihnen. Sie rotes J. Halb eingesunken im Moor, ohne Kleider, nur in seinem Anstaltspyjama. Wir mussten ihn beruhigen, stundenlang, dann in der Stadt einen Anzug kaufen. Und welch eine Fahrt in dem Wagen dort. Ich habe es auf mich genommen, ihn im Sanatorium zu pflegen, mit Hilfe von Herrn Sabuniewicz. Kann ich bestätigen, jedes Wort. Als Fachmann. Na, guter Mann, wie geht's denn allemal? Franzosen reden wir nicht an. Nicht direkt ansprechen, um Gottes Willen. Er beginnt sofort zu toben, Sie würden staunen. Es ist nichts, mein Engel. Sei nur gut, niemand wird dir ein Haar krümmen. Ich, deine Marianne, schütze dich. Ja, ja, wir gehen zusammen, wohin du willst. Da, nimm Coco, deinen lieben Coco. Das Hündlein ist sein ganzes Glück. Kann der Mann nicht reden? Er redet meist nur mit Coco oder mit sich allein. Kann ich bestätigen, jedes Wort. Als Fachmann... Die ganze Schöße gefällt mir nicht. Oberleutnant, sagen Sie mal, riechen Sie den Fischkopf? A trois. A trois? Ja, französisches Dreieck. Jede Französin schläft mit zwei Männern. Regelmäßig. Mensch, Wärter, liefern Sie Ihren gemeingefährlichen Patienten schnellstens in die nächste Klinik ein. Das eben ist der wunde Punkt, Herr Oberleutnant. Das Auto von Madame kann sein Ziel nicht erreichen, denn der letzte Tropfen Essence ist ausgegangen. Es ist festgefahren, wie ganz Frankreich. Nur Sie allein können dieser Französin ritterlich helfen. Feldwebel, füllen Sie mal ein paar Liter Gasigasol für die Dame ab. Dalli, dalli. Die ganze Scheiße gefällt mir nicht. Der Mann gehört doch mindestens in der Beobachtung. Trotz bester Organisation habe ich in der Vorausabteilung, die ich kommandiere, keine Psychiater und keine Gummizelle. Sache der Quapp. Sache der Quapp. Alle bleiben am Dressierband. Fertig, Herr Oberleutnant. Das Ganze kehrt. Aufsitzen. Richtung halb rechts durch den Wald zum weiteren Durchkämmen. Jakubowski, mein Freund, was haben Sie getan? Mein größtes Wunder wahrhaftig. Ich habe wieder einmal Essence bezogen, aber diesmal direkt von der Hölle. Sie haben mehr getan. Sie haben ihm das Leben gerettet. Er hat mich vernichtet, Maria. Thaddäus, freuen Sie sich doch Ihres Lebens. Es ist funkelnagelneu. Ich freue mich, oh, ich freue mich. Und ich möchte gehen. Mit allen Auszeichnungen an der Brust. Gehen den Deutschen entgegen, auf der Straße, und mich selbst ausliefern. Sie hätten schweigen können und ruhig zusehen, wie die Nationalsozialisten mich verhaften oder töten. Warum haben Sie nicht geschwiegen? Ich weiß nicht. Inspiration ist alles. Wäre ich Marianne, auf mein Wort, ich würde mit Jakubowski gehen, nicht mit Sterpinski, dem Verrückten, dem Geschlagenen. Lassen Sie mich stehen. Gehen Sie mit Jakubowski, Marianne. Sterpinski, spielen Sie nicht mit dem Feuer. Ich weiß jetzt, dass unsere Wege sich trennen. Sie fahren mit ihm in diesem Wagen nach Saint-Jean-de-Luz, um ein Schiff zu finden, und ich gehe das kleine Stück nach Bayonne zu Fuß, um meine Visa zu finden für die Brücke nach Irun. Nehmen Sie Platz, Marianne. Bringen Sie Sachen in den Wagen, Sterpinski. Ich verstehe Sie nicht. Was heißt das alles? Das heißt, der Arzt hat mir Bewegung angeraten. Ich muss endlich etwas für meine Gesundheit tun. An Steueroberst. Leben Sie wohl, Sabuniewicz. Und nun... Auf nimmer Wiedersehen, Marianne. Aber das ist doch unmöglich. Überreden Sie ihn, Thaddäus. Los. Los. Sterpinski, los. Jakubowski. Und ich kam nach Saint-Jean-de-Luz. Und während ich in einem kleinen Hafencafé einen Pernod trank, meinen ersten und meinen letzten, da begab sich im Nebensalon die Rettung für zwei Menschen. von denen ich den einen vergessen wollte und den anderen nicht vergessen konnte. Thaddäus, dort, der Mann mit dem grauen Handschuh. Ach, der blinde Mann mit den schwarzen Brillen. Also besonders blind schauen Sie nicht aus, Oberst Jabinski. Wenn ich jetzt spreche, ich gebe Ihnen mein Leben. Ach so, dann nehmen Sie meines zuerst. Commander Wright von seiner Majestät Flotte. Wir haben einen Funkspruch aus London, der Sie betrifft. Auf einer unserer kleinen Korvetten, die sich draußen in der Bucht verborgen hält, befinden sich schon 11 englische, polnische und tschechische Offiziere, die ich pflichtgemäß in den letzten Tagen aufgespürt und an Bord gebracht habe. Nur mehr 2 Plätze waren noch übrig. Ich kann nicht länger warten. Ich bin nicht allein. Mich begleitet. Na, Ihre Frau? Ja, die Reise wird für Madame kein Genuss werden. Ja, somit bin ich komplett. Brechen wir ab. Der Wirt ist zuverlässig. Die französische Polizei aber hat mich gewarnt. Um 4 Uhr morgens pünktlich werden Sie an der Mole stehen. Noch sind die Deutschen nicht völlig etabliert. Der Nebel hilft und die französische Hafenwache auch. Zu niemandem ein Wort, Sie und Ihre Frau, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist. Au revoir. Thaddäus, gerettet. Ich bin nicht mehr blind. Ich bin nicht mehr blind. Sterbinskis Glück. Sie sind blind und werden es bleiben. Sie haben recht, Marianne. Ich verdiene Sterbinskis Glück nicht. Ich danke der Heiligen Mutter Gottes von Częstochowa, die ich um meinen Hals trage für diese große Gnade. Und Ihnen, Marianne, meiner Frau. Jakubowski! Marianne, so sehe ich Sie doch noch einmal. Seien Sie bitte nett und wundern Sie sich ein bisschen, dass ich noch lebe. Um Himmels Willen, Sie noch in Frankreich? Oh, ich hab's gefürchtet. Warum? Warum? Ich habe mein Konto bei Gott überzogen. 5-mal fliehen. Das ist zu viel für ein Leben. Auch Sie geben auf? Für mich gibt es nur mehr eine einzige Demarkationslinie, die ich zu überschreiten habe. Eine einzige? Ich hatte noch immer 2 Möglichkeiten. Mir geht im Kopf herum die Litanei. Das ist keine Litanei, Oberst, sondern eine Ballade. Die Schauerballade von der Situation eines freimütigen und wohlwollenden Europäers. Dies sind die 2 Möglichkeiten des immer wieder umherirrenden Jakubowski. Entweder sperren die Franzosen ihn ein, weil er keine Papiere hat, oder sie liefern ihn den Deutschen aus. Sperren die Franzosen ihn ein? Das ist doch gut. Liefern sie ihn den Deutschen aus, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder stecken die Deutschen besagten Jakubowski in ein hiesiges Schreckenslager, oder sie verschleppen ihn mit 100.000 anderen nach Polen. Stecken sie in ein hiesiges Schreckenslager, das ist doch gut. Verschleppen sie nach Polen, da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder bringen die Deutschen besagten Jakubowski schnell um, oder sie quälen ihn langsam zu Tode. Bringen sie ihn schnell um, das ist doch gut. Quälen sie ihn langsam zu Tode, da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder... Genug, still. Ich kann es nicht ertragen. Das wird nicht geschehen. Thaddäus, es ist an Ihnen zu reden. Schweigen Sie, Marianne. Etwas steigt in mir auf. Ich hab's nicht gern, wenn etwas in Ihnen aufsteigt, Oberst. Ihr Glaube ist doch falsch, Jakubowski. Ich weiß schon. Nichts wissen Sie. Sie glauben, man könne Gott und das Leben ausrechnen. Man kann's nicht. Gott und sein Leben sind die Mathematik selbst. Nur wir sind schlechte Rechner. Falsch. Es gibt eine 3. Möglichkeit für Sie, Jakubowski. Ja, Thaddäus, die gibt es. Und jetzt weiß ich, warum ich auf Sie gewartet habe in Saint-Cyril. Wo gäbe es eine 3. Möglichkeit für mich? Dort draußen im Nebel, Jakubowski. In Gottes schwarzem Nebel. Kommen Sie. Serbinjewitsch. Hier. Ist Jakubowski gekommen? Wartet. Wartet auf die 3. Möglichkeit, die es nicht gibt. Es ist 4. Nein, die Uhr geht falsch. Es ist erst 3.56 Uhr westeuropäischer Zeit. Diese Genauigkeit spricht sehr für eine günstige Zukunft der britischen Flotte. Danke ergebenst für diese wohlwollenden Auspizien. Sie hingegen scheinen es mit Zahlen und Ziffern nicht so genau zu nehmen, Oberst Jabinski. Ich habe mich mit 2 Menschen verabredet und nicht mit 4. Hatten Sie nicht den Auftrag, den Mund zu halten? Der Oberst hat das Geheimnis streng bewahrt, Monsieur. Wissen Sie, dass in diesem Augenblick die Gestapo vermutlich mein Hotelzimmer aufbricht? Wir laufen ein Rennen mit dem Blitz. Und Sie haben den reizenden Einfall, sich eine Abschiedsgesellschaft auf den Pier zu laden. Dies hier, Sir, ist Samoniewicz, der Pole. Mein Vertrauensmann. Er ist völlig allegel. Er lebt seit Jahren in Frankreich. Er ist ungefährdet. Er wird hier bleiben. Im Namen Polens ernenne ich ihn zum Korkposten der Freiheit. Als geprüfter Ehrenwärter hat er nämlich Zutritt zu den ersten politischen Kreisen. Mich interessiert der Polizeibericht über Ihre Vertrauensmänner nicht besonders. Ich bin noch nicht fertig, Sir. Wir reisen nämlich nicht zu zweit, sondern zu dritt. Dies hier ist ein gewisser Herr Jakubowski. Er begleitet uns nach England. Oh, meine herzlichsten Glückwünsche. Darf ich mir erlauben, mit einiger Spannung zu fragen, auf welchem Schiff der gewisse Herr Jakubowski Sie nach England begleitet? Auf demjenigen, Commander Wright. Nehmen Sie eines gefälligst zur Kenntnis. Wir retten aus dem Zusammenbruch englische Untertanen und alliierte Offiziere. Sonst niemand. Ihnen, Oberst, stehen zwei Plätze zur Verfügung. Ich betrachte aber Herrn Jakubowski genau wie einen Kameraden, der neben mir im Kampf stand an der Somme. Und ich verlange von Ihnen... Jetzt aber fallen Sie aus der Rolle, Oberst. Wir sind Gegensätze, nicht wahr? Und Gegensätze müssen sich aufheben, nicht wahr? Ich habe manches von Ihnen gelernt. Ich liebe das Leben noch immer, aber ich hänge nicht mehr daran. Dank also für Ihre erstaunliche Intervention. Aber ich möchte jetzt gehen. Marianne, wir haben schon einmal Abschied genommen. Ersparen Sie mir den zweiten. In mir ist eine Ruhe, eine tiefe Ruhe. Vielleicht habe ich noch ein paar Tage Schonzeit und kann in Ruhe darüber nachdenken, welch ein Haupttreffer es heute ist, allein zu stehen auf der Welt. Leben Sie wohl, Marianne. Nein, Jakubowski, Sie bleiben. Lassen Sie mich fort. Thaddeus Boleslav, Sie forderten eine Antwort auf Ihre Frage. Hier ist sie. Ja, ich bin Ihre Frau und werde es sein. Immer und ewig. Denn ich habe meine Liebe geprüft. Dieses Ja ist so groß für meine Seele, dass ich erbebe. Dann ist unser erster Weg in England. Nicht in England, mein Geliebter, sondern in Frankreich. Wenn Sie zurückkehren als Befreier mit den Befreiern, dann wird unser erster Weg in die Kirche sein. Ich habe meine Liebe geprüft, jetzt prüfe ich die Ihre. Habe ich nicht das Recht dazu erworben? Hier stehe ich am äußersten Ende Frankreichs und kann mich nicht losreißen. In meinem Rücken spüre ich das schreckliche Schweigen der Zertretenen. Ich habe das Leiden zu Hause. Ich kann das Leiden nicht verlassen, jetzt. Sie opfern sich auf für Frankreich. Nein, Thaddeus. Ich will nur Größeres von Ihnen und mir. Sie werden in 14 Tagen an der Front sein, irgendwo. Soll ich in der Fremde in einem Hotelzimmer sitzen, vor Ihrem Bild und nichts tun? Ich will etwas tun, Thaddeus. Vor diesen Säugen gebe ich Ihnen meinen Ring. Tragen Sie ihn am kleinen Finger. Wollen Sie mir jetzt nicht Ihren Ring geben? Ich werde ihn tragen bis zum Tod. Und jetzt sagen Sie, dass Sie an mich glauben, Thaddeus. Meine schwermütige Seele hat das Opfer gebracht. Ich glaube an Sie. Treuschwur für die Ewigkeit. Und wir können ausgehoben werden in der nächsten Minute. Wie Sie sehen, Sir, der zweite Platz ist leer. Er wird leer bleiben. Als Pole erblicke ich in dem Wunsch meiner Herrin einen strikten Befehl. Ich habe den Befehl, den Mann mit nach England zu bringen. Bedauerlicherweise habe ich keinen solchen Befehl. Was ist das? Jesus Maria. Fort vom Licht! Auseinander! Niederducken! Wenn Sie kommen, die Dokumentenmappe ins Wasser, Sabugiewicz. In der Umgebung von Saint-Jean-de-Luz ist ein niederträchtiger Sabotageakt verübt worden. Da dieses Verbrechen erwiesenermaßen von Juden ausgeht, haben sich alle ausländischen Nicht-Arier des Departements unverzüglich im Hofe der Kommandantur zu versammeln. Zuwiderhandelnde werden aufgegriffen und ohne Verhör erschossen. Sie suchen mich. Sie haben es gehört, Monsieur. Dieser Mann Jakubowski hat keinen anderen Platz mehr auf der Welt als den schmalen Damm hier und den nur so lange, bis die Sonne aufgeht. 10 Schritte vorwärts das Meer, 10 Schritte zurück der Tod. Und was für einer. Die Nationalsozialisten haben ihm Ausrottung geschworen und die halten ihren Schwur. Warum kämpft England um Gerechtigkeit, wenn es das erste und älteste Opfer preisgibt? England kämpft um sein Leben, Madame. Frankreich hat das leider versäumt. Ah, Frankreich wird so lange leben, Monsieur, als es ein Herz hat, das schlägt. Sie sind Eisen, Wright, und ich bin Eisen. Aber es kommt nicht darauf an, dass ich lebe. Meine Profession ist das Sterben. Es kommt nur darauf an, dass diese Dokumente nach London gelangen. Übergeben Sie also die Mappe dem General Sikorski persönlich und sagen Sie ihm, Tadeusz Bolesław Dziarbinski ist geblieben in Frankreich. Kommen Sie, Jakubowski. Ich bringe Sie in die Stadt. Mein Freund und Gegensatz. Ich weiß, dass Sie es ernst meinen. Alle Ihre bunten Gedankensprünge meinen es immer ernst. Sie sind zwar ein recht unmoderner Offizier, aber wir brauchen Ihre Tapferkeit für unsere Sache. Wir brauchen Sie verzweifelt. Deshalb gehe ich nicht mit Ihnen in die Stadt. Nicht wahr? Das ist eine kleine Beruhigung für Sie, Mr. White. Haben Sie etwas gesagt? Nein. Ja, Marianne. Die Jakubowskis sollen ausgerottet werden unter dem offenen und versteckten Beifall der Welt. Sie werden nicht ausgerottet werden, wenn auch Millionen sterben. Gott straft uns. Er wird wissen, warum. Er straft uns durch Unwürdige, aber dann vernichtet er sie voll Ekel immer wieder. Zwischen einem Leben, das schlimmer ist als der Tod, und einem Tod, der schlimmer ist als dieses Leben, flieg ich davon durch das kleine Loch, das Gott uns immer offen lässt. Da sehen Sie. Was ist das? Jakubowski, geben Sie mir's. Zwei Fläschchen. In einem ist Heilung, im anderen Vernichtung. Das eine werde ich ins Meer werfen, das andere zu mir nehmen. Da! Das Boot! Ja, Sie sind da. Welches von diesen Fläschchen werden Sie ins Meer werfen, Mr. Jakubowski? Dieses. Da! Und was war drin? Das Gift. Sie haben gewonnen. Steigen Sie ein. Wer? Ich? Ja, Sie. Sie haben mich überzeugt. Ihre Entschlusskraft und Ihr Lebensmut, Sie Ulysses. Und Sie wissen, was der andere denkt, noch ehe er es selbst weiß. England kann Sie verwenden. Zumindest in der Propaganda. Das ist zu viel für einen nervösen Menschen. Jede Minute ist wichtig jetzt. Es wird schon grau. Marianne, meine Frau. Ich habe gebracht den Beweis meiner Liebe. Jetzt geben Sie mir ein Wort, das mich noch stärker macht. Ich werde warten, Thaddeus. Ich werde noch einmal warten, wie keine Frau je gewartet hat. Und ich werde nicht ruhen und werde arbeiten und einen großen Empfang vorbereiten durch das ganze Land. Und wenn eines Morgens wie jetzt die Divisionen an allen Küsten landen und vorwärts stürmen gegen Paris, dann werde ich aufschreien, er ist darunter. Er ist gekommen für mich. Der Sieger, mein Mann. Ich glaube an Sie. Wollen Sie gütigst die große Oper abbrechen? Vielleicht lauscht schon die Gestapo mit Vergnügen. Vorwärts und ohne Abschied. Mein Vater und Wohltäter, vielleicht ich spiele Ihnen jetzt zum letzten Mal ein Lied aus unserer Heimat. Komm wieder. Komm bald. Ich werde warten. Ich werde warten. Ich komme wieder. Madame la France.